alla skulle nåla så barn. Denn das Vergangene ist passé, es tut schon nicht mehr weh. Ich brauche dich und du brauchst mich. Und ich merkte bald, draußen ist es kalt, denn mir fehlte deine Wärme. Jeden war bald klar, wie verloren, denn wir waren ärmer als zuvor. Hab nur noch meinen Traum, denn das ich kannte war nur Einsamkeit. Ich musste lernen, dich zu verstehen. Ich lieb nicht irgendwen, ich liebe heute auch nur dich. Ich hab nur noch meinen Traum, dir noch mal das Glück neu aufzubauen. Denn das Vergangene ist passé, es tut schon nicht mehr weh. Ich brauche dich und du brauchst mich. Denen war bald klar, wie wir verloren, denn wir waren ärmer als zuvor. Ich hab nur noch meinen Traum, mit dir noch mal das Glück neu aufzubauen. Denn das Vergangene ist passé, es tut schon nicht mehr weh. Ich brauche dich und du brauchst mich. Jeden war bald klar, wie wir verloren, denn wir waren ärmer als zuvor. Ich hab nur noch meinen Traum, mit dir noch mal das Glück neu aufzubauen. Denn das Vergangene ist passé, es tut schon nicht mehr weh. Ich brauche dich und du.